Tagesspiegel schrieb von zwei verschwundenen Kindern. Ein Dezembertag, die Schatten wurden schlimmer. Joscha und Josephine, Namen wie ein Schrei, entführt von Händen, die der RAF noch treu. Der Spiegel fragte, war es Liebe zu den Terroristen? Ein Echo aus den 80ern, das wir nie vergessen. Die Zeit sprach vom Mysterium, ein Rätsel ohne Ende. Süddeutsche nannte es ein Kindermordkommando im fremden Land. LAPD in Nord, West-Berlin im Spiegel, ein politischer Hintergrund so rot. Los Angeles Times bestätigte Zusammenarbeit im Spiel, doch die Kinder blieben fort, ein unendliches Ziel. Berliner Morgenpost, Berliner Zeitung, gleiche Spur, doch die Fragen bleiben offen, keine Antwort, keine Kur. Woher kamen die Gelder, wer schloss die dunklen Deals? Ein Netz aus alten Seilschaften, das bis heute niemand hält. Versteckt, ein Lied von Korruption und Macht, das niemand je beendet.